Auf den Hinterhöfen findet die Welt statt. Es ist ruhig. Niemand schaut. Niemand? Vielleicht steht jemand hinter einem Fenster und schaut euch an, wie ihr auf dem Hof steht? Schaut, wie ihr auf die Baugerüste schaut? Oder schaut einfach nur auf das Grün um den Kanal? Schaut euch auch um. Hier öffnet sich die Stadt. Für einen Sanierer ist hier im Sanierungsgebiet Vogelhüttendeich noch ein baulicher Mangel festzustellen. Die Blockrandbebauung ist nicht vollständig. Die Fenster nach hinten gehen nicht auf einen ruhigen Hinterhof. Die Geräusche der Autos und der Motorroller dringen ungehindert in den Hof. Dieser Hof erinnert daran, dass es hier, am Vogelhüttendeich hinter dem Deich zum Spreehafen, einmal viel Gewerbe hinter den Häusern gab. Hier, wo ihr steht, wurde und wird gearbeitet. Natürlich ist das Wohnen in den Häusern davon geprägt. Morgens um 7 geht es los mit dem Lärm. Wohnen und Arbeiten liegen hier dicht beieinander. Ist das ein Schatz von Wilhelmsburg? Heute wird von der Stadtplanung Wohnen und Arbeiten wo immer möglich getrennt. Die Hinterhöfe verschwinden, dafür entstehen Gewerbegebiete. Städtebaulich soll es kein Durcheinander mehr geben. So lässt sich der urbane Raum besser kontrollieren. Und seine Urbanität, die Vermischung einander fremder Elemente, verschwindet. Alles wird getrennt wie der Müll. Für jeden Abfall gibt es eine Box. Ihr aber hört alles vermischt. Ihr hört die Schatzinsel, die sich mit dem großen Sender vermischt. Und die Geräusche der Fahrräder und Motorroller dringen an euer Ohr. Um dem Rätsel dieses Ortes näher zu kommen, bitten wir euch, den Geräuschen ein weiteres hinzuzufügen. Ich sage im Folgenden die 5 Vokale A, E, I, O, U und möchte euch bitten, diese mitzusagen. Zwischen den Vokalen mache ich jeweils eine kurze Pause. A, E, I. Und bitte noch einmal. A, E, I. Nun die Frage, welchen Vokal habe ich am längsten gehalten? Das A, das E, das I, das O oder das U? Wenn ihr mitgemacht habt, werdet ihr die Antwort leicht finden. Viel Vergnügen weiterhin!